بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, eine Reise ins Jenseits. Und das wird inshallah der letzte Vortrag dieser Reihe sein. Und inshallah, wenn man diese Vortragsreihe gehört hat, die kann man sich eigentlich immer anhören, damit es eine Ermahnung für einen selber wird, damit man sich an das Paradies erinnert, an die Hölle erinnert, an den Tod erinnert, an das Grab erinnert, an die Reise der Seele erinnert und die Wiederauferstehung und diese Etappe nicht vergisst, damit man sein Herz, falls es verhärtet ist, wieder lebendig machen kann. In diesem letzten Thema beschäftigen wir uns mit den Leuten von Jannah, die Paradiesbewohner. Der erste Punkt, mit dem wir uns eine Frage stellen, ist: Gibt es mehr Männer oder mehr Frauen in Jannah? Und wir fangen an mit dem Hadith, in der Sahih Muslim verzeichnet ist. Einige Leute brüsteten sich damit, dass Männer mehr wie Frauen in Jannah sind. Und sie fragten Abu Huraira. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, die ersten, die Jannah betreten, haben Gesichter wie Vollmonde. Und die zweite Gruppe werden Gesichter wie Sterne haben und so weiter und so weiter. Und jeder Muslim wird mit zwei Frauen verheiratet sein. Ob diese Hurul Ain sind oder Erdenbewohner, Allah a'lam. Aber da jeder Mann zwei Frauen haben wird, ist deutlich, dass die Frauen die Mehrheit der Paradiesbewohner ausmachen werden, Allah a'lam. Taib. Also die Frauen, wie wir sehen, machen den größeren Teil der Paradiesbewohner aus. Aber auch die bittere Nachricht für die Frauen ist, dass der Gesandte Allah sagte, dass die meisten der Höllenbewohner Frauen sind. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Und Rasulullah sagte in diesem Hadith, dass er in die Hölle blickte und sah, dass die meisten der Bewohner die Frauen sind. Taib. Es gibt auch einen Hadith von Rasulullah, wo er sagte, dass die Frauen wenige sind im Paradies. Dieser Hadith ist in Sahih Muslim. Taib. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, was wird aus den Kindern? Das heißt, mit Kindern wird im Islam so definiert, dass die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Das sind Kinder im Islam, ja, diejenigen, die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Und wir unterteilen die Kinder in zwei. Das eine sind Kinder von Kuffar und das zweite ist Kinder von Muslimen. An-Nawawi rahimullah sagt, dass die Kinder der Gläubigen, die vor dem Taklif sterben, das heißt vor der sozusagen Geschlechtsreife und bevor sie eine zur Rechenschaft gezogen werden können, weil ab der Pubertät, also ab den im Alter der Pubertät ist ein Mann oder eine Frau islamisch gesehen erwachsen. Und dann wird er ein Mukallaf, ja, jemand, der für seine Taten zur Rechenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala gezogen wird. Und er sagt, Imam Nawawi rahimahullah, dass die Kinder der Gläubigen, die vor dem Taklif sterben, unter Konsens, unter Ijma' ins Paradies eintreten werden. Surah 52, Vers 21. Und diejenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen. Imam Bukhari, rahimullah, überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Muslim, dessen Kinder vor der Pubertät sterben, werden das Paradies aus seiner, ja, aus Allahs Barmherzigkeit betreten. Also generell ist, dass sie das Paradies betreten werden, allgemein, ja, aber nicht unbedingt jeder. Weil es gibt auch einen Hadith, wo über Aisha überliefert, wo kritisiert, yani, wo sie kritisiert. Al-Muhim, wir gehen zum nächsten Punkt. Was ist mit den Eltern? Eine Frau wird durch drei ihrer Kinder eine Abschirmung erhalten vor dem Feuer, wenn sie geduldig ist. Was heißt geduldig? Und Geduld, Rasulullah, er ging an einer Frau vorbei, die bei den Gräbern saß und weinte, glaube ich, oder auch wehklagte, Allah alam. Rasulullah sagte zu ihr, habe Geduld. Und sie sagte, was verstehst du schon von meinem Leid? Rasulullah antwortete nicht und ging weiter. Und ihr wurde dann gesagt, dass es Rasulullah gewesen ist. Und sie hat sich dann aufgemacht, um sich zu entschuldigen. Und da sagte Rasulullah zu ihr, Geduld ist im ersten Moment. Zum Beispiel, du kriegst einen Anruf. Dann gehst du an dein Handy und dann nimmst du den Hörer an und dann kriegst du die Nachricht, dein Vater ist verstorben. Und danach in diesem Moment geduldig zu sein, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zu sagen, von Allah kommen wir und zu ihm ist die Heimkehr, weil das sagt man wenn einem Unheil getroffen hat. Und danach, ja, nicht die Fassung zu verlieren und so weiter, das ist schwierig. Und da ist die Geduld. Die Geduld ist in diesem Moment. Wenn du zum Beispiel rangehst an dein Handy und jemand sagte, dein Vater oder deine Mutter oder sonst ein naher Verwandter ist verstorben und du sagst dann, warum? Warum meine Eltern? Die waren noch so jung und so weiter und so weiter. Und danach, nach einem Monat, sagt er, okay, jetzt werde ich Geduld haben. Nein, das ist zu spät. Geduld ist im ersten Moment. Eine Frau stand, also ich mache weiter bei dem Hadith, was sie erwähnte. Eine Frau wird durch drei ihrer Kinder eine Abschirmung erhalten, ja, vor dem Feuer, und wenn sie geduldig ist. Eine Frau stand auf, als sie dies hörte, und sagte, ja, Rasulullah, was ist, wenn zwei verstorben sind? Er sagte, zwei auch. Dieser Hadith ist in Bukhari. Abu Huraira fügte hinzu, die Kinder vor dem Erreichen der Pubertät. Also die Kinder vor dem Erreichen der Pubertät, wenn sie versterben. Taib, was ist mit den Kindern der Mushrikin? Und bei diesen Kindern ist es etwas komplizierter, wie bei denjenigen mit den muslimischen Eltern, weil es einige Ahadith dazu gibt. Rasulullah wurde über die Kinder der Kuffar gefragt, und dieser Hadith ist in Bukhari, also die Kinder, die im Kindesalter sterben. Wir haben ja schon erwähnt, was Kindesalter im Islam bedeutet. Und Rasulullah antwortete, Allah weiß, was sie getan hätten, yani wenn sie erwachsen geworden wären. Also urteilen wir nicht. Daraus lernen wir, dass wir nicht über sie urteilen. Ibn Hajar rahimahullah kommentiert diesen Hadith und sagt, es gibt noch einen anderen Hadith über Abu Ya'la, dass Rasulullah, yani Allah bat, ihm alle Kinder zu geben. Und Allah akzeptierte dies. Dieser Hadith ist Hasan. Okay. Yani alle Kinder zu geben bedeutet, yani, dass alle Kinder ins Paradies eintreten. Und Rasulullah sagte, die Kinder der Kuffar sind die Wirten der Paradiesbewohner. Dieser Hadith ist auch bei Abu Ya'la und Abu Na'im. Der ist sahih. Ich hatte ja im letzten Vers erwähnt, dass man Begleiter mit sich hat. Oder auch Bedienstete, beziehungsweise Bedienstete. Und dass diese Bedienstete Jungen sind. Manche sagen dann, oder wie aus dem Hadith hervorgeht, dann sind das die Kinder der Kuffar. Aber einige der Gelehrten sagen, ob Muslim oder Käfer, also die Eltern, ob Muslim oder Käfer-Eltern, die Kinder betreten das Paradies. Und das ist die Meinung von Ibn Jawzi, Imam Nawawi, und dieser sagte, dies ist die korrekte Meinung und sie sollte jeder haben. Das sagt Imam Nawawi, rahmullah. Taib. Auch von Qurtubi, er sagt, dass Rasulullah s.a.w. Wissen, dass das Wissen von Rasulullah s.a.w. über dieses Thema stieg. Also es hat Stufen, sagt er, dieses Thema. Erste Stufe, war, dass sie mit ihren Vätern in die Hölle eintreten werden. Zweitens, nicht urteilen, was mit ihnen passiert, also nach ihrem Tod. Und drittens, dass ihnen vergeben wird und ins Paradies eintreten wird. Das sagt Imam Qurtubi und andere Meinung, dass Allah sie testen wird, Yawm al-Qiyamah. Das ist die Musa von, Ansicht von Abu Musa al-Ash'ari. Und er sagt, dies ist die Ansicht von Ahl Sunnah und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, stimmt ihm in diesem Punkt zu. Also wie wir hier sehen, unterscheiden sich die Gelehrten darüber, was mit den Kindern der Kuffar passieren wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ja, ne? Am besten. Taib, wir machen mit dem nächsten Thema weiter und das sind diejenigen, denen das Paradies versprochen wurde. Ja, in Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ali radiallahu anhu, dass Abu Bakr und Umar die höchsten Positionen in Jannah einnehmen. Nach den Anbiya. Dieser Hadith ist in Tirmidhi. Nach den Anbiya habe ich in Klammer geschrieben. Ja, ne, ich denke also, dass es nicht Teil des Hadithes war. Und das sind ja die Anführer der Älteren sozusagen. Abu Bakr und Umar. Taib. Und Rasulullah sagte, dass die Anführer der Jungen Hassan und Hussein sein werden in Jannah. Dieser Hadith ist in Tirmidhi. Hassan und Hussein, das sind die Enkelkinder von Rasulullah. Das heißt, von seiner Tochter Fatima, radiallahu anha, die Kinder. Taib. Warum? Weil Abu Bakr und Umar sind in älteren Jahren verstorben und Hassan und Hussein in jüngeren. Über die Frauen. Rasulullah s.a.w. sagte, und dieser Hadith ist in Ahmad, er zeichnete vier Linien und fragte die Sahaba, wisst ihr, warum ich das tat? Er sagte, nein. Er sagte, s.a.w., die besten der Frauen im Paradies sind Maryam ibn Imran, Verzeihung, Bint Imran, Asiya, Fatima, Bint Muhammad und Khatija. Also Maryam, die Tochter von, beziehungsweise die Mutter von Isa al-Islam, Asiya, die Frau von Pharaon, Fatima, die Tochter von Muhammad al-Islam und Khatija, die erste Frau von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah sagt über Maryam, Surah 3, Vers 42. Und als die Engel sagten, O Maryam, Allah hat dich auserwählt und dich reingemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. Das heißt, Maryam hat eine sehr hohe Stufe, a.s. Taib. Jetzt der Hadith über Khadija, radiallahu anha. Jibril a.s. kam zu Rasulullah s.a.w. und sagte, Khadija kommt zu dir mit einer Speise, welches Fleischsuppe enthält. Wenn du sie siehst, gib ihr Salam von Allah und von mir und verkünde ihr ihren Palast in Jannah. Allahu Akbar. Taib. Über Asiya, alayhi salam, Allah erwähnt in Surah 66, Vers 11, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt. Als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von dem Volk der Ungerechten. Und man merkt, was merkt man an diesen Frauen, an diesen vier Frauen, dass diese Frauen alle mit NBA zu tun hatten. Zwei davon erzogen ein NBA, beziehungsweise einen Nebi. Zwei davon erzogen einen Nebi. Maryam a.s. erzog Isa a.s., das ist ja die Mutter. Und Asiya a.s. erzog Musa a.s. Ist zwar nicht die leibliche Mutter, aber die Mutter von Musa a.s. legte ihn in einen Korb, weil es ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala war. Und danach landete dieser Korb beim Palast von Pharaon. Und danach wuchs Musa a.s. im Palast von Pharaon auf. Und Asiya ist die Frau von Pharaon gewesen. Taib. Was Khadija angeht, sie war die erste Frau von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, sie war verheiratet mit einem Nabi und unterstützte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und glaubte an ihn und stärkte ihn mit Besitz und Worten und so weiter. Taib. Und was Fatima radiallahu anha angeht, sie war die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also der Vater war ein Nabi. Und sie durchlebte die Schwierigkeit ihres Vaters. Also die heutigen Schwestern müssen eine gute Umma aufziehen sozusagen. Also ein Beispiel an diesen Frauen nehmen und richtige Männer erziehen und richtige Frauen. Taib. Jetzt reden wir inshallah über die 10 Leute, denen das Paradies versprochen wurde. In Dunya. Und die werden in einem Hadith erwähnt. Und das ist in Tirmidhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id, Abu Ubaid ibn al-Jarrah sind in Jannah. Abu Bakr as-Siddiq ist das, yani damit man sie nicht verwechselt. Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn al-Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidullah war das, glaube ich, Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Thabit und Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Radiallahu anhum ajma'in. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu sagte in Bukhari, heute werde ich der Diener des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sein. Und er ging und wurde der Torhüter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam las mit entblößte Waden. Also da war ich mir bei der Übersetzung nicht ganz genau sicher, was damit gemeint ist, ob damit Waden gemeint ist oder Füße, war ich nicht ganz sicher. Und er saß mit entblößten Waden am Brunnen und ich habe diesen Hadith stark abgekürzt, aber auf jeden Fall, Abu Bakr radiallahu anhu kam und er bat um Erlaubnis an Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Er ging dann zu Rasulullah und er fragte ihn, ob ihn eintreten lassen dürfe oder solle. Und Rasulullah gewährte ihm dies und Abu Bakr kam rein und setzte sich neben Rasulullah. Und dann war das gleich auch mit Umar. Bat um Einlass. Abu Musa fragte dann Rasulullah gewährte dies und er ging dann rein. Umar und als Uthman radiallahu kam, verdeckte dann Rasulullah seine Beine. Und dann wurde er gefragt, warum hast du das gemacht? Jana, als Abu Bakr kam, als Umar kam, hast du nicht gemacht, aber als Uthman gekommen ist, hast du deine Beine verdeckt. Er sagte, Rasulullah, soll ich mich nicht vor jemandem schämen, vor dem sich die Engel schämen? Und auch in diesem Hadith sagte Rasulullah zu Uthman, radiallahu anhu, dass er das Paradies nach einer Fitna, nach einer Versuchung betreten wird. Und was war die Fitna von Uthman ibn Affan, radiallahu anhu? Es war ja sein Tod. Er wurde in seinem eigenen Haus von Rebellen ermordet. Taib. Und was noch andere Paradiesbewohner, außer den wir jetzt erwähnt haben? Im Sahih al-Jami' ist verzeichnet, wo das Rasulullah sagte, dass Hamza, radiallahu anhu, der Führer der Shuhada ist. Wer ist Hamza? Hamza ist Ibn Abdul Muttalib. Der ist der Onkel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er verstarb bei Uhud als Märtyrer auf der Seite der Muslime. Taib. Und Rasulullah sagt in Tirmidhi, ich habe Ja'far ibn Abi Talib, yani das ist Ali radiallahu anhu, sein großer Bruder. Ich habe Ja'far gesehen, wie er mit zwei Flügeln mit den Engeln in Jannah fliegt. Warum das? Weil als er Mu'tah verstorben ist, wurden ihm beide Arme abgeschlagen und hat daher als Ersatz zwei Flügel bekommen. Spannend. Taib. Und im Musnad Imam Ahmed, das ist die Aussage von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, einer seiner Schüler fragte ihn im Sterben nach einem Ratschlag. Und er, yani Mu'adh, sagte: Wissen ist an seinem Ort. Wenn du es haben willst, wirst du es finden. Das heißt, Wissen stirbt und verschwindet nicht. Und wenn du lernen willst, gehe zu vier Personen. Erstens Abu Darda, zweitens Salman al-Farisi, drittens Abdullah ibn Mas'ud und viertens Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam war ein Jude und wurde dann zum Muslim. Und ich hörte den Gesandten Allah sagen, dass er die 10. Person im Paradies ist. Und wir sagen nicht, dass er die 10. Person ist, sondern aber, dass er einer der ersten ist. Wallah alam. Ibn Asakir, rahimullah, mit einer Hassan-Überlieferungskette, yani mit einer akzeptablen Überlieferungskette, erwähnte, dass Rasulullah sagte: Ich sah Zaid bin Amru bin Nufail in Jannah mit zwei Stufen. Und Zaid ibn Amru bin Nufail, ich persönlich finde seine Geschichte sehr interessant und jemand, von dessen Geschichte man sehr viel Nutzen ziehen kann. Wer ist Zaid bin Amru bin Nufail? Rahimullah. Der ist ein Mann, der in der Zeit von Fatra starb und der Mille von Ibrahim angehörte. Yani, er lebte sogar zur Zeit von Rasulullah, aber nicht in der Zeit, wo Mohammed ein Gesandter war, sallallahu alaihi wasallam. Und er war ein Muwahhid, ein Hanif, einer von der Mille von Ibrahim, alaihissalam. Als bei einer Begebenheit, da wollten die Leute Rasulullah Fleisch anbieten. Und er lehnte das ab, weil sie, auch wo er kein Prophet war, hat er solche Sachen vermieden, yani dieses Essen von Fleisch, worüber Götzen ausgesprochen wurden, und so weiter und so weiter. Und Zaid bin Amru bin Nufail, er lehnte es auch ab. Und er sagte: Ich esse nicht das Fleisch, das ihr für eure Götter geschlachtet habt. Und Zaid bin Amru, er war jemand, er hat geforscht nach der Wahrheit. Er war bei den Christen, hat dort nach der Wahrheit gesucht. Dann war er bei den Juden, hat dort nach der Wahrheit gesucht. Und hat gesucht und gesucht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn recht geleitet. Und da war ein Hanif. Ein Hanif ist jemand, der auf der richtigen Religion ist, der eine saubere, authentische Tawhid-Religion hat, sozusagen. Und er sagte zu seinem Volk, weil das Volk und die Quraysh von damals, die Mushrikin von Quraysh, zur Zeit von Rasulullah, die haben auch gesagt, ja, wir sind von der Milla von Ibrahim a.s. Die haben das wirklich geglaubt, obwohl das Mushrikin waren, die Schirk in Uluhiyya gemacht haben und so aus der Milla ausgetreten sind. Und Zayd bin Amru sagte dann zu ihnen, keiner von euch ist auf der Milla von Ibrahim, außer ich. Taib. Wir haben noch einen Hadith über Bilal bin Habesha radiallahu anhu. Dieser Hadith ist im Musnad im Ahmad, wo Rasulullah trat ins Paradies ein und er hörte die Schritte von Bilal. Also er hörte seine Schritte im Paradies und da fragte Rasulullah ihn, welche Tat er begangen habe oder so. Weil sofern ich mich jetzt nicht falsch erinnere, hatte Bilal eine hohe Stufe. Und Bilal sagte, dass er nach dem Wudu 2 Raka'a zu verrichten pflegte. Also, na, 2 Raka'a Nafile. Also Bonus sozusagen. Taib. Als nächsten Punkt, Jannah ist kein Preis für unsere Taten. Niemand verdient sich Jannah aufgrund seiner Taten, sondern nur aufgrund Allahs Rahmah. Dieser Hadith ist in Bukhari und die Leute fragten ihn, die Sahaba fragt ihn, auch nicht du, Rasulullah? Er sagte, auch nicht ich. Ja, ne, unsere Taten reichen nicht für Jannah. Ja, ne, Jannah ist ewig. Die Vorzüge in Jannah sind ewig und so weiter. Und wir machen Taten, die begrenzt sind und mangelhaft sind und kriegen trotzdem so etwas. Ja, ne, das kann man mit unseren Taten nicht aufwiegen, den Lohn dafür. Aber die Taten bestimmen ja ne, den Level in Jannah. Also welche Stufe in Jannah du hast. Ob du eine hohe Stufe hast oder eine niedrigere, das sind bestimmt deine Taten, aber der Eintritt ist nur durch Allahs Gnade, yani. Und Rasulullah sagte, dass Allah Adam a.s. 60 Ellen groß erschuf und das ist die Größe der Paradiesbewohner. Dieser Hadith ist in Bukhari. 60 Ellen, yani in Meter umgerechnet, sind das mindestens, Wallahu alam, sind das mindestens 20 Meter. Aber könnte auf 30, 40 sein, Allah, ich bin da nicht ganz sicher. Taib, was ist das Alter der Paradiesbewohner? Rasulullah sagte, und dieser Hadith ist in Tirmidhi, 33 Jahre alt. Nachdem Rasulullah den Sahaba beschrieb vom Paradies, sagte er, dass kein Auge es gesehen, kein Ohr gehört und kein Herz es sich je vorstellen könnte. Taib. In Jannah schläft man nicht, kein Schlaf, kein Geschäft, also Toilette, yani. Und man spuckt auch nicht. Kein Spucken, yani. In Sura 76, Vers 20. Und wenn du dorthin hinsiehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Du bist wie ein König dort, oder eine Königin. In deinem eigenen Reich. Und Sura 32, Vers 17. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Jetzt machen wir einige Vergleiche, inshallah, zwischen Jannah und Dunya. Der Vergleich zwischen Jannah und Dunya. Und ich hatte auch schon einen Vortrag vorher erwähnt, dass wenn man den Wert einer Sache herausfinden will, dass man es durch durch den Wert der herauszufindenden Sache teilt. Also, zum Beispiel Ad-Dunya, sagen wir mal, lebt 60 Jahre auf Ad-Dunya, auf dieser Welt, 60 Jahre. Und im Paradies, das Paradies ist ja ewig, ist ja unbegrenzt. Das heißt, du teilst 60 durch unbegrenzt. Was kommt dabei raus? Null. Das heißt, der Wert von Dunya im Gegensatz zur Akhira bzw. zu Jannah, ja nicht zu Jannah, ist gleich null. Unvergleichlich, Jan. Tayyip. Sura 15, Vers 88. Richte ja nicht deine Augen auf das, was sie manchen von ihnen paarweise als Niesbrauch gewähren, und sei nicht traurig über sie und senke deine Flügel für die Gläubigen. Jannah ist besser als diese Welt in vier Aspekten. Also in vier Punkten ist Jannah besser wie diese Welt. Erstens in Quantität, yani in der Menge. Sura 87, Vers 17. Während das Jenseits besser und beständiger ist. Wenn wir zum Beispiel hier in Dunja, ich habe einen Korb und da ist ein Apfel drin. Wenn ich diesen Apfel gegessen habe, dann ist der Korb leer und es gibt keinen Apfel mehr. Also zumindest in dem Korb. Aber in Jannah, du isst einen Apfel und wenn du willst, kriegst du noch einen Apfel und noch einen Apfel und noch einen Apfel und der Geschmack dieser Apfel, hatten wir schon besprochen, verbessert sich immer. Es ist ja nicht jedes Mal ein Genuss. Und die Essen und so weiter dort verfault nicht, so wie hier. Hier in Dunja ist alles, Freunde, ist alles ein Leben auf Zeit sozusagen. Zweiter Punkt in Qualität. Rasulullah sagte, die Fläche, welches eine Peitsche, ein kleiner Stock hier ist gemeint, ein kleiner Stock in Jannah einnimmt, ist besser als die Dunya. Dieser Hadith ist in Bukhari. Und andere Riwayah, andere Überlieferung, wie jemand, der seinen Finger ins Meer steckt und wenn er es rausnimmt, was übrig bleibt. Ja, das ist unvergleichlich. In Geschmack, in Aussehen, in Farbe, in allem, ja. Drittens, es ist rein. Sura 56, Vers 18 bis 19. Mit Trinkschalen und Krügen und einem Becher aus einem Quell, von ihm bekommen sie weder Kopfschmerzen noch werden sie dadurch benommen. Also der Alkohol dort, oder das heißt Alkohol, das berauscht den Jannah. Okay, es berauscht ja nicht dort. Aber sagen wir mal, der Wein ist rein dort. Er berauscht nicht, er macht keine Kopfschmerzen, aber hier ist er unrein. Oder zum Beispiel die Früchte, Bananen stehen lässt, verfaulen diese. Oder wenn man Äpfel hat, verfaulen diese. Und so weiter. Aber dort nicht. Und die Ehepartner sind rein. Und die Herzen sind rein. Alles ja. Und viertens, unbegrenzt. Viertens, unbegrenzt. Zum Beispiel in Dunja, du isst und du wirst satt. Du trinkst und stillst deinen Durst. Aber in Jannah, kannst du essen, so viel du willst. Du kannst trinken, so viel du willst. In Sura 87, Vers 17, während das Jenseits besser und beständiger ist. Wir werden hier, inshallah, mit unserer Vortragsreihe eine Reise ins Jenseits. Und Allah ist am besten, Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.